Krieg, besser flieh, Bitch, solange du noch kannst. Ich verliere nie und du in deepen Tracks deinen Schwanz. Ich scherze nicht drum rum, ich schlage dich, du Bastard. Du kommst nicht groß raus, nur weil du dein Coming-out gehabt hast. Ich bin und bleib cool dabei, du willst mich battlen, sag Bescheid. Doch ich höre deine Tracks und hab vor Lachen keine Zeit. Guckst du in den Spiegel, sagst du dir, kein Mensch ist perfekt. Ja, yeah, Gott vergibt dir alles, außer dass du Trottel rappst. Du machst doch Pimp, doch bist ne Bitch. Also mach mal halblang jetzt, ich bin nicht nur ein Alpha-Männchen. Ich bin ein Alpha-Mensch, du suchst nach dem inneren Frieden. Doch ich bin cool damit, dass bei mir innerer Krieg herrscht, weil ich euch schwulen Toys hasse. Du bist nur Sprayer, denn du feierst die Schüttelbewegung und stellst dir dabei vor, es war ein Manager-Penis, ja. Deine Crew ist so behindert, dass man sie oft verwechselt mit den 257ern. Wir sind keine Freunde, sondern Feinde, ich kenn keine Gnade. Zeig mir deine Tapes und ich frag, willst du mich verarschen? Ich hab's einmal gehört und hör's ab jetzt nie wieder. Auf dich fliegen keine Frauen, bestenfalls Kamikazen. Wir sind keine Freunde, sondern Feinde, ich kenn keine Gnade. Zeig mir deine Tapes und ich frag, willst du mich verarschen? Ich hab's einmal gehört und hör's ab jetzt nie wieder. Auf dich fliegen keine Frauen, bestenfalls Kamikaze. Ich rap wie ich will und Ansprüche stell ich mir keine, denn unter Druck entstehen keine Diamanten, nur Scheiße. Du willst deine Haare rot färben und ich helf dir dabei. Heißt, ich schlag auf deinen Kopf ein, bis das Blut sich verteilt. Dein Video ist geil, da sieht man, wie du schwul tanzt. Deine Crew will hoch hinaus, doch leidet an Flugangst. Du hörst Reggae beim Kiffen, du Hippie, komm mal klar. Du zeigst jedem dein scheiß Gras, wie deine Mutter ihren Arsch. Es gibt ein Deutschrap-Erfolgsrezept und es heißt immer schwul rappen plus politische Korrektheit. Schieß mich an, ich steck die Kugel weg, Bitch, weil ich kein Toy bin. Obwohl du wie ein Schwuler rappst, hast du Spaß mit Freundin. Es gibt Merch von deiner Crew, doch bin ich mit euch fertig. Fungiert das nur noch als Notfalls Klopapier und mehr nicht. Rap ist erbärmlich, verzweifelt und will sterben. Ich bettel dich nicht, weil du dich sonst freust, gefickt zu werden. Wir sind keine Freunde, sondern Feinde, ich kenn keine Gnade. Zeig mir deine Tapes und ich frag, willst du mich verarschen? Ich hab's einmal gehört und hör's ab jetzt nie wieder. Auf dich fliegen keine Frauen, bestenfalls Kamikaze. Wir sind keine Freunde, sondern Feinde, ich kenn keine Gnade. Zeig mir deine Tapes und ich frag, willst du mich verarschen? Ich hab's einmal gehört und hör's ab jetzt nie wieder. Auf dich fliegen keine Frauen, bestenfalls Kamikaze-Flieger.